Thank you. Ist nicht Thank you. echte Polsterlippen? Trüge auch des Nachts sein Fieder blind? Wär das Beinfleisch echt Retusche? Echt sein scharfer Zahn? Blieb der Hintern jünglingsschmal? Und dächt er wirklich immer? Die Jägerin! Eine Frau! Der Hinterm arbeitsgebräunten Volke. Schokoladenattrappe, Pappkuh wird gemolken. Untergrund natürlich in Sand, gräbt lässig eine sprechende Hand. Transparente Badeanzüge machten sich gut für diesen Bericht über das Neue in unserem Land. Menge an Verliebte voran. Wir wollen uns Unmögliches ermöglichen, schreit die Mietenmann. Und da trifft Spitze die Lippen 68 auf eine moderne. Und da sind, schnuppert sie gegen den Widerstand Luft, die späten 50er im Jetzt unverkennbar. Es handelt sich hier, gibt sie sich aufgeklärt, um eine Verbindung vom Rave-Kult mit Farben, denen der Körper zugrunde liegt. Das Asiatische aber, das sage ich euch, und da nickt sie mit zusammengekniffenen Augen, entwickelt sich allein von mir bemerkt, auch für euch jetzt zum Dauerbrenner. Und schwupps, mit einem gelächelten Befehl in Form einer Empfehlung macht sie es zum Renner. Und deshalb strahlen wir, doziert sie gerne. Wir nennen uns jetzt Boros, lächelt sie verschämt. Wir werden für die, denen's Verständnis fehlt, the bourgeois Bohemians. Wir vermitteln Momente von Qualität und überraschender Unkonventionalität. Augenblicke fern von allen Pflichten. Wir stehen für Tradition und Freiheit, für Sinnlichkeit und Individualität. Ja, zwirbelt sie die Wasserstoff-Superoxidsträhne in ihrer Brünettenlehne. Wir stehen für Nachhaltigkeit und ihr geht hinter uns weiter. Aber marschiert sie über Bauch und Bein. Vom aggressiven Unterton kann hier keine Rede sein. Man gibt hier, haut sie die Faust in die Hand, eine Hommage ans menschliche Sein. Ah, ist sie dadurch stark erfreut. Man kämpft hier für diese seine Menschlichkeit. Spaßeshalber wird salutiert. Wer möchten Sie zu Befehl in den nächsten 24 Stunden sein? Sie brüllt in die Runde, grinst listig. Dieser menschliche Körper verordnet sie Taff-Liegestütze, ist dauernd optimierungsbedürftig. Unsere Freiheit hat daher einen Namen. Invent yourself, brüllt sie. Und himmlische Träume. Wir gehen doch alle voll in die Tiefe. Wir sind doch alle voll tief an diesem Punkt. Wir sind doch alle voll. sportlichen Aktivitäten, unser Kulturkonsum fügen sich gut in unseren Lifestyle ein. Wir suchen nur noch das Töpfelchen auf dem I unserer singulären Individualität. Wir sind spuktilachend oder so ähnlich, so mexikanisch inspiriert, orientieren uns total am amerikanischen Limousinenstil. Wow, dieses Cabrio hat ein gutmütiges Handling. Dem Futurismus von Fernost setzen wir in diesem Wagen den feinsten Retro-Schick entgegen. Er hat ein Image, das ihre Individualität unterstreicht. Ja, dieser Mann ist absolut macho-light. Und es gibt sie, diese Individualisten im stylischen Blechkleid, äußert sie ernst. Nur blöd, dass man sich zwischen ihnen entscheiden muss. Nur Feuchtigkeit? Dieser Duft versprüht Lebensfreude. Er vermittelt Momente von Freiheit und Unkonventionalität. Augenblicke fern von allen Pflichten. Dieser Duft wirft die Haare, animiert zu Sinnlichkeit und Individualität. Trotzig keine Rede sein von einem aggressiven Unterton in dieser Kollektion. In diesem Stil wird sie schrill, trifft 68 auf die Moderne, kommt meist intellektuell oder avantgardistisch daher, ist aber immer schön, stöhnt. Wenn dann also der Pagenkopf hier leicht verändert wieder zum Trend geworden ist, ist das sanfte Evolution. Haarverlängerung macht das Unmögliche möglich, dreht sich. Menschsein zeigt sich am Karo, am Leopardenbrind, am brandaktuellen Tweed-Kostüm. Die Menge macht den Preis, Riesentaschen, informiert sie gelangweilt. Mexikanisch inspiriert, Näseln steht für Tradition, Luxus und Individualität für Qualität sowie das berühmte Schottenmuster. Klar, dass kein einziger unserer Armreifen einem anderen gleicht. Deshalb blicken wir da auch durch. Beim Duschen glätten wir die Haut. Schlank werden, im Schlank bleiben, das ist, was die Welt heute braucht. Wir lassen arbeiten, sparen uns den Lohn. Sie erwerben uns eh schon das Recht auf weiteres gratis für uns tun. Verkaufen für allgemeinen Umsatz. Dabei sparen und von beiden dann doppelt profitieren. Privatpension abschließen während des Gebärens. Kindergebären auf Fitnessgeräte. Fürs Gebären von Steuerbringern aus freien Stücken einzahlen höhere Versicherungsbeiträge. Mehr Arbeiten und mehr Ausgleichssport. Arbeiten bis zum Lebensende für die Nachkommen endlich den Arbeitsplatz holen. Professionell bleiben, auch dafür gibt's wahrscheinlich einen Grund. Schon bekanntes Material hat jedenfalls keinen Wert. Das Ablehnen des Banalen sieht die Menge als Must an. Und als ein No-No, alles was taugig für Massen.